Abschnitt 1 aus David Copperfield, Band 10. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. David Copperfield, Band 10 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. 58. Kapitel Abwesenheit. Eine lange und schwarze Nacht hüllte mich ein, bewohnt von den Geistern vieler Hoffnungen, vieler teuren Erinnerungen, vieler Irrtümer, mancher vergeblichen Sorgen und mancher Reue. Ich verließ England, aber selbst da wusste ich noch nicht, wie groß der Verlust war, den ich zu tragen hatte. Ich ließ alles, was ich liebte, zurück und reiste ab. Ich glaubte, ich hätte es jetzt ertragen und alles sei vorüber. Wie ein Mann auf dem Schlachtfelde eine tödliche Wunde erhält und kaum weiß, dass er getroffen ist, so hatte auch ich, als ich mich allein befand, mit meinem ungeschulten Herzen keinen Begriff von der Wunde, deren Schmerz ich zu bekämpfen hatte. Ich fühlte es nicht rasch, sondern ganz allmählich. Das wüste Gefühl, mit dem ich meine Reise antrat, wurde mit jeder Stunde tiefer und stärker. Anfangs war es bloß ein drückendes Gefühl des Verlustes und des Schmerzes, worin ich kaum etwas anderes unterscheiden konnte. Ganz allmählich wurde es zu einem hoffnungslosen Bewusstsein alles dessen, was ich verloren. Liebe, Freundschaft, Lust am Leben. Alles dessen, was vernichtet war, mein erstes Vertrauen, meine erste Liebe, das ganze luftige Schloss meines Lebens. Alles dessen, was mir blieb, ein ödes, leeres Leben, das sich rund um mich wie eine Wüste an dem dunklen Horizont hinstreckte. Wenn mein Gram egoistisch war, so wusste ich es wenigstens nicht. Ich betrauerte mein kindisches Weibchen, das so jung ihr blühendes Leben lassen musste. Ich betrauerte ihn, der sich die Liebe und Bewunderung von Tausenden hätte erwerben können, wie er meine längst gewonnen hatte. Ich betrauerte das gebrochene Herz, das im stürmischen Meere Ruhe gefunden und die wandernden Reste der einfachen Familie, in deren Mitte ich als Kind den Nachtwind hatte klagen hören. Aus dieser vielfach zusammengesetzten Melancholie, mich wieder jemals herauszureißen, hatte ich endlich keine Hoffnung mehr. Ich wanderte von Ort zu Ort und trug meinen Schmerz überall mit mir. Ich fühlte jetzt seine ganze Last und ich sank unter ihm und sagte mir innerlich, dass er nie leichter werden könne. Als diese Melancholie ihren höchsten Grad erreicht hatte, glaubte ich, ich würde sterben. Manchmal war es mir, als möchte ich gern zu Hause sterben, und dann kehrte ich um auf meiner Straße, um bald das Vaterland zu erreichen. Zu anderen Zeiten wanderte ich weiter und weiter von Stadt zu Stadt und suchte, ich wusste nicht was, und bemühte mich, ich weiß nicht welches, etwas zurückzulassen. Ich bin außerstande, einzeln die traurigen Abwechslungen meiner Seelenleiden zu schildern. Manche Träume lassen sich nur unvollkommen und unbestimmt beschreiben, und wenn ich mich nötige, auf diesen Teil meines Lebens zurückzublicken, so ist es mir, als rufe ich mir einen Traum zurück. Ich sehe mich unter den Sehenswürdigkeiten der fremden Städte, Paläste, Dome, Tempel, Gemälde, Schlösser, Gräber, fantastische Straßen, alte Wohnungen der Geschichte und der Fantasie, wie ein Träumender herumstreichen, meine schmerzliche Last überall mit mir tragend und kaum bewusst der Gegenstände, wie sie vor mir verschwanden. Gleichgültigkeit gegen alles außer jenem brütenden Schmerz war die Nacht, die sich hier um mein ungeschultes Herz legte. Lasst mich jetzt meine Augen von ihm aufwärts richten, wie ich endlich durfte, dem Himmel sei Dank, und weg von dem langen, entsetzlichen Traume, dem Morgen zu. Viele Monate reiste ich mit dieser immer düsteren Wolke über mein Gemüt. einige Gründe, nicht nach Hause zurückzukehren, die ich mir aber vergeblich recht deutlich zu machen suchte, ließen mich meine Reise fortsetzen. Manchmal war ich ruhelos von Ort zu Ort geschweift und hatte nirgends gerastet, manchmal verweilte ich lange an einer Stelle. Nirgends hatte ich ein Ziel oder einen Gedanken, der mich aufrecht erhielt. Ich war in der Schweiz. Ich kam aus Italien über einen der großen Alpenpässe und war seitdem mit einem Führer in den Seitentälern des Gebirges herumgewandert. Wenn diese grauenhaften Einöden zu meinem Herzen gesprochen, so wusste ich es nicht. Die schauerlichen Höhen und Abgründe, die tosenden Wasserfälle und die Eis- und Schneewüsten hatten mich mit erhabenem Schauer und Bewunderung erfüllt, aber bis jetzt hatten sie mir nichts anderes gelehrt. Eines Abends vor Sonnenuntergang kam ich in ein Tal, wo ich die Nacht bleiben wollte. Während ich auf dem vielgewundenen Pfade an dem Bergesabhang, wo ich es schon tief unten erblickte, herunterstieg, da überkam mich ein lang entwöhntes Gefühl für Schönheit und Ruhe und ein durch den Frieden der Umgebung erweckter, sänftigender Einfluss regte sich leise in meinem Herzen. Ich weiß noch, wie ich einmal stehen blieb, erfüllt von einer Art Schmerz, der gar nicht erdrückend, nicht ganz verzweifelt war. Ich weiß noch, dass ich fast hoffte, es könnte sich noch mit mir zum Bessern ändern. Ich erreichte das Tal, als die Abendsonne schon auf die schneeigen Höhen schien, welche es gleich ewigen Wolken umschlossen. Der Fuß der Berge des engen Tales, in welchem das Dörfchen lag, war üppig grün, und hoch über dieser zarten Vegetation wuchsen schwarze Fichtenwaldungen, bestimmt wie ein Keil, den Winterschneesturm zu spalten und der Lawine in den Weg zu treten. Über diesen erhoben sich Reihe über Reihe steile Wände, grauer Fels, glänzendes Eis und einzelne sammetne Rasenflecke, die alle allmählich in den Gipfeln krönenden Schnee übergingen. Hier und da am Bergesabhang standen einzelne Hütten von Holz, dem Auge so klein geworden durch die Nähe der hochragenden Berge, dass sie zu klein für Spielzeug erschienen. Dasselbe war der Fall mit dem Dörfchen im Tal, mit der hölzernen Brücke, unter der der Gebirgsbach über Felsenbruchstücke sprang und tosend weiter unter den Bäumen dahineilte. Durch die stille Luft klang ein fernes Singen. Es waren Schäfer. Aber auf der Hälfte des Bergabhanges schwamm eine glänzende Abendwolke und ich hätte fast glauben können, das Singen käme von dort und sei keine irdische Musik. Da auf einmal in diesem Frieden sprach die große Natur zu mir und sprach mir zu, mein müdes Haupt auf den Rasen zu legen und zu weinen, wie ich seit Doras Tod noch nicht geweint hatte. Ich hatte erst vor wenigen Minuten ein Paket Briefe für mich vorgefunden und ging außerhalb des Dorfes spazieren, um sie zu lesen, während man mein Abendessen bereitete. Andere Briefsendungen hatten mich verfehlt und ich hatte lange keine erhalten. Mit Ausnahme von wenigen Zeilen mit der Nachricht, dass ich mich wohl befände und an diesem oder jenem Ort eingetroffen sei, hatte ich aus Mangel an Kraft und Beständigkeit keine Briefe seit meiner Abreise aus der Heimat geschrieben. Ich hatte das Paket in der Hand. Ich öffnete es und erblickte Agnesens Handschrift. Sie war glücklich und nützlich und es ging ihr so gut, als sie gehofft hatte. Weiter sagte sie mir nichts von sich. Das Übrige bezog sich auf mich. Sie gab mir keinen Rat, sie stellte mir keine Verpflichtungen vor Augen, sie sagte mir nur in der ihr eigenen, eindringlichen und innigen Weise, was sie von mir erwarte. Sie wüsste, sagte sie, wie ein Charakter wie der meinige auch den Schmerz zum Guten wenden werde. Sie wisse, wie Prüfungen und Kummer ihn erhöhen und stärken würden. Sie sei überzeugt, dass ich durch den Schmerz, den ich hatte ertragen müssen, in meinem ganzen Streben eine festere und höhere Richtung annehmen würde. Sie, so stolz auf meinen Ruhm und so sicher überzeugt von seinem Wachsen, wisse wohl, dass ich weiterarbeiten würde. Sie wisse, dass bei mir der Schmerz nicht Schwäche, sondern Stärke sein könne. Wie die schweren Tage meiner Kinderjahre mich mit zu dem gemacht, was ich war, so würden mich größere Leiden in den Stand setzen, noch besser zu werden und in mir andere Lehren erwecken. Sie wies mich an Gott, der meine geliebte Gattin zu sich genommen, dachte in schwesterlicher Liebe immer an mich und war immer bei mir, wo ich auch sein möchte. Stolz auf das, was ich getan, aber unendlich stolzer auf das, was ich zu tun noch bestimmt war. Ich steckte den Brief in meine Brust und dachte, was warst du vor einer Stunde noch? Wie ich die Stimmen verklingen hörte und die goldene Abendwolke grau werden und alle Farben im Tal im Abenddunkel verschwimmen sah und wie der goldene Schnee auf dem Bergesgipfel zu einem entlegenen Teil des bleichen Nachthimmels wurde und fühlte, dass die Nacht von meinem Gemüte schwand und dass alle trüben Schatten flohen, da fand ich keinen Namen für die Liebe, die ich für sie fühlte, die mir von nun an teurer war als je zuvor. Ich las ihren Brief viele Mal. Ich schrieb an sie vor dem Schlafengehen. Ich sagte ihr, dass ich ihres Beistandes gar sehr benötigt gewesen, dass ich ohne sie nie geworden sei, für was sie mich hielt, aber dass sie mich aufmunterte zu dem Bestreben, so zu werden, und dass ich es versuchen werde. Ich versuchte es. Nach Ablauf von noch 3 Monaten war ein Jahr vergangen seit dem Anfang meines Schmerzes. Ich beschloss, vor Ablauf dieser 3 Monate keinen festen Entschluss zu fassen, aber den Versuch zu machen. Ich blieb die ganze Zeit über in diesem Tal und in seiner Nachbarschaft. Nach Ablauf der 3 Monate beschloss ich, noch einige Zeit länger vom Hause wegzubleiben, mich vorderhand in der Schweiz, die mir durch die Erinnerungen an diesem Abend so wert geworden, niederzulassen, wieder die Feder zur Hand zu nehmen und zu arbeiten. Bescheiden wandte ich mich dahin, wohin mich Agnes empfahl. Ich suchte die Natur, die niemals vergeblich gesucht wird, und ich gestattete der Teilnahme an menschlichen Interessen den Zutritt in meiner Brust, den ich ihr bis jetzt verweigert hatte. Es dauerte nicht lange, und ich hatte schon fast so viele Freunde im Tal als in Yarmouth. Und als ich es vor Anbruch des Winters verließ, um nach Genf zu gehen und im Frühling zurückkehrte, da heimelten ihre herzlichen Begrüßungen mich an, obgleich sie keine vaterländischen Töne hatten. Ich arbeitete früh und spät angestrengt und mit Ausdauer. Ich schrieb einen Roman, dessen Sujet in näherer Beziehung zu meinen Erlebnissen stand, und schickte ihn an Traddles, der seine Veröffentlichung unter sehr vorteilhaften Bedingungen für mich besorgte. Und Nachrichten meines wachsenden Rufs erreichten mich allmählich durch Reisende, die ich zufällig traf. Nach einiger Rast und Zerstreuung fing ich wieder in meiner alten eifrigen Weise an, einem Werk zu schreiben an, das mich auf das Lebhafteste beschäftigte. Dieses Interesse wuchs, je weiter ich damit vorrückte, und ich strengte die Kräfte meines Geistes auf das Äußerste an, um es gut zu machen. Das war mein 3. Roman. Er war noch nicht halb fertig, als ich in einer Pause an das Nachhausereisen dachte. Seit längerer Zeit hatte ich mich trotz eifrigen Studierens und Arbeitens an körperliche Übungen gewöhnt. Meine bei der Abreise aus England sehr geschwächte Gesundheit war ganz wiederhergestellt. Ich hatte viel gesehen, ich war in vielen Ländern gewesen und hatte, glaube ich, meine Kenntnisse vermehrt. Ich habe von dieser Reisezeit alles, was ich für notwendig hielt, offenbart, mit einem Vorbehalt. Ich habe ihn nicht zu dem Zwecke gemacht, einen meiner Gedanken zu verheimlichen, denn, wie ich bereits sagte, diese Erzählung ist mein geschriebenes Gedächtnis. Ich wünschte, die geheimste Seite meines Gemütes bis zuletzt zu verbergen. Ich werde sie jetzt darlegen. Ich kann das Geheimnis meines Herzens nicht so vollständig durchdringen, dass ich wüsste, wann ich anfing zu denken, ich hätte seine frühesten und schönsten Hoffnungen auf Agnes stützen können. Ich weiß nicht, in welcher Periode meines Schmerzens mir zuerst der Gedanke kam, dass ich in gedankenloser Jugend das Kleinod ihrer Liebe weggeworfen. Ich glaube, eine Ahnung dieses Gedankens kam mir zuerst in dem alten, schmerzlichen Vermissen eines nie zu verwirklichenden Etwas, das ich schon früher beschrieben. Aber der Gedanke war mir ein neuer Vorwurf und eine neue Reue, als ich so bekümmert und einsam in der Welt dastand. Wenn ich zu jener Zeit viel mit ihr verkehrt hätte, so hätte ich es in der Schwäche meiner Bekümmernis verraten. Eine entfernte Ahnung davon veranlasste mich zuerst nicht nach England zurückzukehren. Ich konnte nicht den Verlust des kleinsten Teiles ihrer schwesterlichen Liebe ertragen, und doch, wenn ich es verriet, hätte ich ein uns bis dahin unbekanntes und gezwungenes Verhältnis veranlasst. Ich konnte nicht vergessen, dass das Gefühl, mit dem sie mich jetzt betrachtete, durch meine freie Wahl und meine Handlungsweise entstanden war. Dass ich, wenn sie mich jemals mit einer anderen Liebe geliebt hatte, und ich glaubte manchmal, dass dies zu einer Zeit möglich gewesen wäre, diese weggeworfen. Es war jetzt gleichgültig, dass ich mich gewöhnt hatte, sie mir in unserer Kinderzeit als eine zu denken, die hoch erhoben stand über meine abenteuerlichen Träume. Ich hatte die Glut meines Herzens einem anderen Gegenstand geschenkt, und was ich hätte tun können, hatte ich nicht getan. Und was Agnes mir war, dazu hatte ich und ihr edles Herz sie gemacht. Zu Anfang der Veränderung, die allmählich in mir stattfand, als ich versuchte, mich richtiger zu verstehen und ein besserer Mensch zu werden, dachte ich mir nach einer unbestimmten Prüfungszeit eine Zeit, wo ich vielleicht meine missverstandene Vergangenheit vergessen machen und so glücklich sein könnte, sie zu heiraten. Aber mit dem Verlauf der Zeit verblich diese unbestimmte Aussicht und verließ mich zuletzt ganz. Damals sagte ich mir, wenn sie mich jemals geliebt hätte, so musste ich sie umso heiliger halten, wenn ich bedachte, welches Vertrauen ihr geschenkt, welche Kenntnis sie von meinem irrenden Herzen hatte, welche Opfer sie mir gebracht haben musste, um meine Freundin und Schwester zu sein, und welchen Sieg sie über sich errungen. Wenn sie mich aber nicht geliebt hatte, konnte ich dann glauben, sie werde mich jetzt lieben? Ich hatte immer im Vergleich mit ihrer Beständigkeit und Stärke meine Schwäche gefühlt, und jetzt fühlte ich sie immer mehr. Was ich ihr oder sie mir auch vor langer Zeit hätte sein können, jetzt war das vorbei. Ich hatte die Zeit verstreichen lassen und verdient, sie zu verlieren. Wahr ist es, dass ich viel in diesen inneren Kämpfen litt, dass sie mich unglücklich machten und mit Reue erfüllten und dass mich dabei doch das Gefühl aufrecht erhielt, dass Recht und Ehre von mir verlangten, mit Beschämung den Gedanken von mir fernzuhalten, mich nach dem Welken meiner Hoffnungen an das geliebte Mädchen zu wenden, von dem ich mich in der Blütenzeit meiner Hoffnungen leichtsinnig abgewendet. Und diese Rücksicht lag jedem Gedanken zum Grunde, den ich ihr schenkte. Ich machte mir jetzt kein Hehl mehr daraus, dass ich sie auf das Innigste liebte, aber ich prägte mir auch die Überzeugung ein, dass es jetzt zu spät sei und dass ich unser so lange bestehendes Verhältnis nicht verrücken dürfe. Viel und oft hatte ich über Doras vorahnende Schilderung von dem nachgedacht, was in den Jahren, die zusammen zu verleben, das Geschick uns nicht vergönnt hatte, hätte geschehen können. Ich hatte gedacht, wie die Dinge, die nie geschehen, oft in ihren Wirkungen ebenso sehr Wirklichkeiten für uns sind, wie die, welche sich ereignen. Selbst die Jahre, von denen sie gesprochen waren, für mich in ihrer bessernden Wirkung Wirklichkeit und wären es, wenn auch ein wenig später geworden, wenn wir uns im ersten Rausche unserer Liebe getrennt hätten. Ich bemühte mich, das Verhältnis, welches zwischen mir und Agnes möglich gewesen wäre, in ein Mittel zu verwandeln, mich selbstverleugnender, charakterfester und bewusster meiner Fehler und Irrtümer zu machen. So gelangte ich durch die Vorstellung, dass es hätte sein können, zu der Überzeugung, dass es nie sein dürfe. Solche Wandlungen und Widersprüche bewegten mein Gemüt von der Zeit meiner Abreise bis zur Zeit meiner Rückkehr 3 Jahre später. 3 Jahre waren seit der Abfahrt des Auswandererschiffes vergangen, als ich zu derselben Abendstunde und an derselben Stelle auf dem Verdeck des heimkehrenden Paketschiffes stand und in das von der Abendsonne rosig angehauchte Wasser blickte, wo ich das Bild jenes Schiffes sich hatte abspiegeln sehen. 3 Jahre. Eine lange Zeit, wenn man sie zusammen betrachtet, obgleich sie kurz war während ihres Verlaufs. Und die Heimat war mir teuer und auch Agnes. Aber sie war nicht mein. Sie sollte nie mein werden. Sie hätte es werden können, aber das war vorbei. Ende von Abschnitt 1, Braunschweig, 9. Februar 2025.